sie halt stets wacht. Zwei Wölfe, die reißen, so schnell wie der Wind. Es ist ein Vater, uns wohlgesinnt. Siege schon auf unserer Seite, dann droht uns Hilfe, der Feind sucht das Weite.